Freie Liebe, endlose Plenardebatten in der Gemeinschaftsküche und Fascho-Alarm am Wochenende. Davon erzählt unser Kollege Andreas Baum unter anderem in seinem Debütroman Wir waren die neue Zeit. Darin nimmt er uns mit ins Berlin der Wendezeit, ins Jahr 1990, als der Osten von Hausbesetzern und Alternativen erobert wurde. Jetzt ist Andreas Baum hier bei mir im Studio. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Wenn jemand einen Roman über die Hausbesetzer-Szene in dieser Zeit schreibt, der altersmäßig ganz gut passt, also damals waren sie Anfang 20 und mit so viel Detailwissen erzählt, dann darf man schon annehmen, dass sie da auch mitgemischt haben. Ja, das ist so. Ich glaube, das muss man dazu sagen, dass ich die Zeit und die Szene ganz gut kenne. Ich war 1989 Student in West-Berlin an der Freien Universität und wurde dann mitgenommen von Kommilitonen, die dann auftauchten. Die Mauer war ja gefallen und die Studierten im Westen zum ersten Mal studieren konnten, durften. Und da kam einer, der kurz herausgesagt hat, willst du nicht mitkommen, bei mir im Haus sind 2-3 Wohnungen frei, da brauchst du nur die Tür aufzuschließen, 3 Monatsmieten zu bezahlen und schon ist das legal deine. So habe ich das kennengelernt, bin so im April, Mai regelmäßig nach Ost-Berlin und bin dann natürlich von dieser einen Wohnung ausgehend auf sehr viel mehr Wohnungen gestoßen und sehr viel mehr Leute, die das Gleiche gemacht haben. Und irgendwann, und das haben viele gemacht, waren 70 Häuser besetzt in Ost-Berlin, von Menschen aus der ganzen Welt. Das war anfangs gar nicht so politisch, wie es später wurde, sondern es ging wirklich um Freiheit und Freiraum für Kunst zum Beispiel. Viele haben dann zum ersten Mal Musik machen können in den Kellern, ihre Bands finden können. Die Wohnungsnot in West-Berlin war wirklich unbeschreiblich in der Zeit. Ich glaube, es war schlimmer als heute. Und ja, so ging das los. Das ist quasi der biografische Hintergrund. Und das Buch, das ich nun 20 Jahre später geschrieben habe, ist aber ein fiktives Buch. Also es spielt schon in den Kulissen meiner Erinnerung, deswegen kenne ich die Szene ganz gut. Ich konnte eine Bühne aufbauen, auf der das alles passierte, aber es ist eine Fiktion. Jetzt heißt es an einer Stelle Ihres Romans, revolutionäres Potenzial entstehe doch nur in der Provinz unter Druck und Verzweiflung. War das denn so ein Haufen verzweifelter Provinzler, die da aufeinander getroffen sind? Also ich glaube, die Gruppen in diesen Häusern waren unterschiedlich. Eine Gruppe, sagen wir mal auch die ich beschreibe in diesem Buch, das sind natürlich westdeutsche Bürgerskinder. Da sind noch ein paar Ausreißer aus Leipzig und Dresden mit dabei, die sich da reingemischt haben. Aber das ist schon so eine typische Herkunft. Kleinstadt, Mittelschicht, kleine Unternehmer als Eltern oder Akademiker und ja, der Frust, aber auch, sagen wir mal, so dieser ganze ideologische Ballast der Kalten Kriegszeit. Ich glaube, haben diese Leute alle mitgebracht und dann versucht umzusetzen in der Utopie. Erstaunlich ist ja, dass auch nur ein Ossi da auftaucht, Konstantin. Mhm. War das so, dass da tatsächlich wenig Berührung, man ging in den Osten, aber hatte mit den Ossis eigentlich nichts zu tun? Ja, sehr zugespitzt ist das so. Also es gab immer Versuche, dieser Gruppe sich mit den Nachbarn zu engagieren, hat man Nachbarschaftsfeste organisiert, zu denen kamen aber dann auch immer nur die anderen Hausbesetzer, weil ich glaube, die kulturelle Kluft so riesengroß war, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wenn also, sagen wir mal so, DDR, Berlin-Mitte-Bewohner, das waren so Arbeiter, untere Mittelschicht, anständige Leute, eben treffen aus diese ausgeflippten und auch, sagen wir mal, optisch sehr auffälligen westdeutschen Bürgerkids. Ja, das war ein Riesenunterschied und deswegen war der Kontakt gering, das muss man sagen. Sie haben das vorhin schon angedeutet, dass es ja doch auch sehr um so Lebensstile ging. Ich finde Ihr Buch auch sehr lustig. Da gibt es irgendwie eher so Extrem-Waver. Da gibt es eine Indianerkommune, die sich dann hinterher als Kinderschänder entpuppt. Es gibt Punks und Frauengruppenkünstler, die mit Eigenblut malen. War da das Politische auch so ein bisschen Dekoration, um quasi den anderen Lebensstil zu rechtfertigen? Weil die Sprache, die entlarven Sie ja auch als oft sehr hülsenhaft, was da so von sich gegeben wird. In diesen Plenarsitzungen zum Beispiel. Es war eine Zeit, und ich glaube, das betraf nicht nur die Szene, das war zum Beispiel an der Universität auch so oder bei der Taz oder sonst wo, man musste politisch sein. Also wenn man nicht irgendeinen politischen Anspruch hatte, und zwar einen Linken, dann wurde man überhaupt nicht ernst genommen. Deswegen habe ich das schon so in Erinnerung und es hat sich auch, glaube ich, beim Schreiben noch ein bisschen zugespitzt, dass tatsächlich das Politische sehr stark auch benutzt wurde, also als Hülle. Auch um Eigeninteressen durchzusetzen, die dann in einer gewissen Weise auch politisch waren, aber nicht utopisch. Aber ich habe oft gedacht, wenn ich länger am Stück lesen konnte in Ihrem Buch, habe ich völlig vergessen, dass das 1990 ist, sondern dachte, ich lese ein Buch von 1968. Ah ja, gut. Von der Sprache her. Ging Ihnen das beim Schreiben auch manchmal so, dass man quasi den historischen Rahmen fast vergessen hat? Also mir war es wichtig, oder ich will es mal so sagen, ich habe festgestellt, dass das irgendwann aus der Zeit herausfiel. Da floss, erstmal war es lange her, als ich anfing, das aufzuschreiben. Ich konnte gar nichts Reales mehr aufschreiben. Und die Elemente, die dann so eine Fiktion ausmachen, die kommen beispielsweise aus Büchern, aus vielem, was ich gelesen habe. Da kam auch viel dazu, was aus der Gegenwart ist. Filme, die ich gesehen habe, Serien, die ich gesehen habe. Ja. Sowas vermischt sich alles und wenn es dann in sich stimmt, ist die Fiktion gut. Sie sieht aus, so wirklich wie die Wirklichkeit, ist aber eine Fiktion. Ja. Andreas Baum, unser Kollege hier aus der Aktuellen Kultur, ist heute unser Gast mit seinem Roman, seinem ersten Roman, Wir waren die neue Zeit. Und da geht es ja in diesem Roman nicht nur darum, eine Zeit, ein Milieu heraufzubeschwören, sondern es geht auch darum, wie eigentlich diese Gruppen miteinander funktionieren, wie Macht funktioniert. Da gibt es auch ganz deutliche Hierarchien unter den Hausbesetzern, unter den verschiedenen Gruppen. Oft fand ich auch lustig, dass es da so diese Besetzerelite im Friedrichshain gibt. Dann gibt es die Altbesetzer aus dem Westen, die inzwischen Tischler, Werkstätten betreiben und so weiter. Und es gibt die Ostbesetzer. Und die Ostbesetzer, das heißt so eine Hausbesetzerszene war offenbar wie ein Labor, wo man so den Willen zur Macht studieren konnte, oder? Ja, also ich will mal sagen, zumindest in meinem Buch ist das so. Ob das in Wahrheit wirklich so war, das würde ich stark bezweifeln. Aber mir hat es Spaß gemacht, sagen wir mal, diese kleinen Inseln zu schaffen, diese Häuser, wo dann neue Gruppen sich fanden und unter relativer äußerer Freiheit, das muss man sagen, auch unter ökonomischer Freiheit, das war ja kaum ein Problem damals. Man hat ja keine Miete bezahlt und es war alles billig. Da können sich neue Gesellschaften entwickeln und das ist ein bisschen so wie, wenn man Jugendliche auf einer einsamen Insel aussetzt, diese Situation. Ja, ich fand das spannend, was da passiert, dass eben doch der Mensch seinen Willen zur Macht mitbringt und dann ausspielt. Und wenn eben der Rahmen fehlt, der rechtliche Rahmen, und auch der moralische Rahmen, dann kann das monströs werden. Das zeigen Sie ja zum Beispiel an dieser Indianergruppe, die da eben Kinder missbraucht und wo es dann zu völlig absurden Diskussionen auch noch anfangs kommt, bis dann einer auf den Tisch haut und sagt, hier, das geht gar nicht. Das heißt, das ist auch etwas, was da ja sehr gut zu sehen ist, dass eben über dieses Alternativsein wollen, anders leben, doch auch die Maßstäbe schnell verrutschen können. Ja, leider hat dieses Kapitel wirklich einen wahren Kern. Es gab damals eine Gruppe von Pädophilen, die diesen Freiraum ausgenutzt haben. Übrigens in der 80er Hausbesetzerbewegung auch schon mal, die versucht haben, sich in dieser Unentschiedenheit im linken Diskurs da einzunisten und die das auch ausgenutzt haben, dass es vorher eine sexuelle Befreiung gab, auch dass es eine sexuelle Befreiung von Schwulen und Lesben gab und haben sich versucht, sich daran zu hängen. Und das, was ich beschreibe in meinem Kapitel, ist aber eigentlich auch dieser Umschwung, dass irgendwann die linke Szene verstanden hat, wir können diese Leute nicht dulden, die dürfen gar nicht hier bleiben, wir müssen sie sofort vertreiben. Und das ist dann auch geschehen. Sie haben ja vorhin schon mal gesagt, Sie haben das vor sich wie so eine Bühne gehabt, quasi das, was da passiert, dieser Roman. Und ich habe wiederum gesagt, ich fand es auch oft sehr, sehr lustig, Ihr Buch. Ging Ihnen das auch so aus dieser Distanz? Das ist ja auch Ihr Leben, auf was Sie da eben, selbst wenn es in einer literarisierten Form ist, ein bisschen gucken, mussten Sie da auch drüber lachen, wenn Sie gelesen haben, was die Leute sagen? Ja, ich musste oft selber lachen. Das ist ganz interessant, wie sowas entsteht. Meiner Ansicht nach entsteht es, wenn man den Text ganz frei laufen lässt und auch diese Dialoge ganz frei laufen lässt und die Leute wirklich mal was Absurdes und Überraschendes sagen lassen. Das ist das Schreiben. Und dann kommt dieser lange Prozess des Überarbeitens, wo man eben diese Pointen zuspitzen kann und besser machen kann. Und ja, das ist die Meisterarbeit. Aber das Buch weckt auch ein bisschen als Sehnsucht, finde ich, nach mehr so Alltagsanarchie wieder. Ja, wirklich? Geht Ihnen das so? Mir ging das schon so, dass ich so gedacht habe, ach, ist irgendwie auch schade, dass es sowas kaum noch gibt. Oder gibt es das noch? Es gibt immer noch Häuser, immer noch, die sind zwar nicht mehr besetzt, aber wo so gelebt wird, natürlich, das gibt's. Und ich glaube, in Berlin sind die Freiräume noch größer als in anderen Städten. Ja, natürlich ist Prenzlauer Berg und Mitte, wo das Buch spielt, das ist also ziemlich zu gentrifiziert. Aber es gibt weite Flächen. Aber Sie haben keinen Kontakt zu der aktuellen Hausbesetzerszene mehr. Ich persönlich nicht mehr, das ist lang her. Im Buch sagt ja mal einer, dass Kinder, die in besetzten Häusern aufwachsen, gegen die falsche Richtung rebellieren würden und zu Spießern werden. Was ist denn aus den Kindern oder auch aus den Leuten geworden? Sie sind Kulturredakteur hier bei uns. Was sind Ihre damaligen Mitstreiter, jetzt die Bobos vom Prenzlauer Berg? Teilweise ja, also anders als mein Held habe ich mich nicht verkracht mit der Gruppe, in der ich mal gewohnt habe. Und viele von denen sind meine Freunde geworden und sind, ja, die sind tatsächlich in den Medien, sind Unternehmer geworden, Ärzte, Rechtsanwälte, haben aber auch sowas gemacht, wie dass sie mit dem Schiff um die Welt gefahren sind oder sind Segelbootkapitän in Holland geworden. Also das sind ganz unterschiedliche Biografien ja, dabei. Die ganz normale, spießige, sage ich mal, Einfamilienhaus-Idylle ist selten dabei. Das ist ja eigentlich ein Thema, über das man, Sie sind auch Journalist, natürlich auch hätte prima ein schönes Sachbuch schreiben können. War das Ihnen gleich klar, dass das ein Roman werden muss? Ja, das war mir gleich klar. Und zwar eigentlich war es mir auch damals schon klar, dass das eine literarische Qualität hat. Ich habe damals schon angefangen, ein bisschen Notizen zu machen. Und so wie diese Notizen waren, war das klar, dass das kein journalistischer Zugang ist. Und um das zu schreiben, musste ich alles Journalistische ganz weit von mir wegwerfen und wirklich ganz anders schreiben. Wenn ich was Journalistisches drüber gemacht hätte, es wäre ein völlig anderes Buch geworden. Dann bin ich ja gezwungen, mich an die Wirklichkeit zu halten. Und das bin ich so nicht. Dann sind die Notizen Ihres Helden Sebastian Brandt dann doch ein bisschen Ihre eigenen. Wenn man so will, ja. Wobei ich wirklich sagen muss, dass ich diesen Konflikt nicht gehabt habe. Aber in der Tat habe ich damals auch schon gewisse Sachen notiert. Keine Dialoge, aber atmosphärische Geschichten, ja. Atmosphärisch dicht ist dieses Buch auf jeden Fall. Andreas Baum, vielen Dank für dieses Gespräch. Und der Roman Wir waren die neue Zeit ist im Rowohlt Verlag erschienen. Sie können die Buchangaben auch nochmal nachlesen bei uns im Internet unter www.deutschlandradiokultur.de.